Vorher möchte ich noch einmal auf eine Aussage aus dem Harvard-Konzept zurückkommen. Auf Interessen konzentrieren, nicht auf Positionen. Eine Position ist etwas Statisches, das ich entweder verteidigen oder aufgeben kann. Es ist ein Fixpunkt, der mich möglicherweise aller Alternativen beraubt. Dazu ein Beispiel. Nehmen wir nochmal die Gehaltserhöhung. Um leicht rechnen zu können, nehmen wir an, Ihr bisheriges Jahreseinkommen beträgt 30.000 Euro und Sie wollen 10% mehr. Eine definitive Position wäre, dass Sie exakt 3.000 Euro mehr Gehalt im Jahr wollen, ausbezahlt in monatlichen Beträgen oder als Einmalzahlung. Um Verhandlungsmasse zu haben, würden Sie mit einer Forderung von zum Beispiel 4.000 Euro anfangen, um bei 3.000 zu landen. Sie würden tatsächlich um den Preis feilschen und am Ende würden möglicherweise Sie und Ihr Chef sich als Verlierer fühlen. Definieren Sie Ihr Ziel daher offener und gleichzeitig so, dass es etwas mit Ihnen persönlich zu tun hat. Das Ziel muss Sie im wahrsten Sinne des Wortes bewegen. Stellen Sie sich dazu einige Fragen. Warum diese Forderung? Welches Gefühl soll damit befriedigt werden? Geht es um Anerkennung oder um Geld? Welche Wünsche möchten Sie sich erfüllen? Wie kann Ihre Forderung noch erfüllt werden? Dann gehen Sie nochmal zurück zu Ihren Interessen und suchen Verhandlungspunkte, die Ihnen wichtig sind. Bewerten Sie diese. Wie viel kommt dabei zusammen? Im Falle einer Gehaltserhöhung kann dies sein eine prozentuale Erhöhung um mindestens x Prozent. Ein BlackBerry oder ein iPhone. Betriebliche Altersversorgung. Ein besserer Firmenwagen oder überhaupt ein Firmenwagen. Ein Parkplatz direkt vor der Tür. Eine Projektleitung. Eine Assistenz. Auf diese Weise bekommen Sie Verhandlungsmasse und können auch Zugeständnisse machen. Die Kriterien für die Zielbestimmung und Formulierung sind: Formulieren Sie spezifisch und sinnlich. Das heißt, was genau wollen Sie erreichen? Ein Volumen von 10% Gehaltserhöhung? Ein anspruchsvolles Projekt? Anerkennung? Und formulieren Sie so, dass alle Sinne angesprochen werden. Was sehen Sie? Was hören Sie? Was spüren Sie? Was riechen Sie? Was schmecken Sie? Ist Ihr Ziel messbar und motivierend? Wie messen Sie die Zielerreichung? Was wollen Sie erreichen? Wo wollen Sie hin? Denken Sie an die Motivation hinzu. Was wollen Sie vermeiden, ändern? Wovon wollen Sie weg? Denken Sie an die Motivation weg von. Formulieren Sie positiv. Vermeiden Sie in Ihren Zielen nicht und kein. Ist das Ziel anspruchsvoll und anregend? Denken Sie daran, ein Ziel soll kein Selbstläufer sein. Und formulieren Sie so, dass Sie wirklich Lust bekommen, an Ihrem Ziel zu arbeiten. Das Ziel soll bei allem Anspruch allerdings auch realistisch sein, also im Bereich des physisch und rechtlich Möglichen liegen. Und es soll in der gegebenen Zeit erreichbar sein. Das Ziel braucht zum Abschluss einen Endtermin. Denken Sie aber auch daran, Ihre Zwischenschritte zu terminieren. Jetzt werden Sie aktiv. Und jetzt geht es darum, das Ziel richtig zu formulieren und wirkstark zu machen. Schreiben Sie Ihr Ziel auf. Formulieren Sie es so, als hätten Sie es bereits erreicht, also im Präsens. Stellen Sie sich die Situation vor, wenn Sie das Verhandlungsziel erreicht haben. Gehen Sie ganz in diese Situation hinein. Was sehen Sie, was hören Sie, was spüren Sie? Gibt es etwas, das Sie riechen oder schmecken können? Lassen Sie das Gefühl zu dieser Situation ganz stark werden. Tauchen Sie vollständig hinein. Ich komme gerade von meiner Gehaltsverhandlung mit dem Chef. Ich stehe am Fenster in meinem Büro, schaue hinaus auf den Kastanienbaum und höre leise den Straßenverkehr. Ich spüre, wie die Anspannung von mir abfällt und sich ein angenehmes Glücksgefühl breit macht. Ich habe tatsächlich über 10% mehr für das nächste Jahr ausgehandelt. 5% mehr als Gehalt, ein größeres Büro und Zugriff auf eine Assistentin. Dazu die Leitung einer wichtigen Projektgruppe. Das wird meine Karriere deutlich unterstützen. Das fühlt sich echt gut an. Ich bin zufrieden und stolz. Überlegen Sie, ob Sie das, was Sie da gerade als Ziel aufgeschrieben haben, jemandem versprechen würden. Wenn Sie das mit Ja beantworten, dann sind Sie schon einen großen Schritt weiter. Und vielleicht ist es gar nicht schlecht, es tatsächlich jemandem zu versprechen und so Ihre Verpflichtung zu erhöhen. Was gibt es zu verhandeln? In dem Beispiel eben hatten wir bereits eine ordentliche Anzahl von Punkten, über die man verhandeln kann. Für die konkrete Situation, wenn Sie Ihre nächste Verhandlung planen, machen Sie sich eine Liste über alle Punkte, die Sie verhandeln können und wollen, um Ihr Ziel zu erreichen. Je mehr, desto besser. Überlegen Sie auch, welche Punkte Ihnen besonders wichtig sind, welche möglicherweise nicht verhandelbar sind und wo Sie nachgeben können. Machen Sie daraus eine erste Rangfolge. Okay, Sie haben Ihre Ziele definiert und festgelegt, worüber Sie verhandeln wollen. Stellen Sie sich jetzt noch die Frage, unter welchen Umständen werde ich auf keinen Fall abschließen? Was sind meine sogenannten Dealbreaker? Das kann eine absolute Untergrenze beim Preis oder Honorar sein, die Sie nicht unterschreiten wollen, selbst wenn Sie dafür gute Konzessionen an anderer Stelle bekommen. Es kann auch sein, dass Ihr potenzieller Geschäftspartner Vereinigungen angehört, mit denen Sie nichts zu tun haben wollen. Oder Sie bekommen Forderungen gestellt, die mit dem Verhandlungsgegenstand überhaupt nichts zu tun haben, Sie jedoch in irgendeiner Weise persönlich verpflichten. In Klammern gesprochen unmoralische Angebote. Ich habe das in meiner Zeit als Verkaufsleiter in der Pharmaindustrie immer wieder erlebt. Ich hatte viele Mitarbeiterinnen im Außendienst und immer wieder kam die Rückmeldung, der Arzt XY macht mir das Angebot, er verordnet mein Medikament verhäuft, unter der Bedingung, dass ich abends, am besten noch samstagabends, mit ihm ausgehe. Das kann es ja wohl nicht sein. Deshalb, das ist ein klassischer Dealbreaker. Denken Sie daran, das auch vorher für sich festzulegen. Zurück zum Spielfeld. Wo spielen wir? Wo soll die Verhandlung stattfinden? Also, gehen wir zu dir oder zu mir? Der sprichwörtliche Heimvorteil kann in Verhandlungen tatsächlich ein Vorteil sein, da Sie in vertrauter Umgebung sind und auf alle Ressourcen zugreifen können. Sie können jederzeit zusätzliche Fachleute aus dem Unternehmen dazu bitten. Auch die Größe des Raumes, die Sitzordnung, die Pausenorganisation und alle anderen Rahmenbedingungen werden von Ihnen festgelegt. Wenn Sie zu Ihrem Verhandlungspartner fahren, können Sie damit Stärke demonstrieren, haben jedoch längere Wege und mehr Aufwand, um an zusätzliche Informationen oder weitere Beteiligte heranzukommen. Achten Sie darauf, wenn Sie die nächste Verhandlung vorbereiten, mit welchem Szenario Sie sich wohler fühlen. Wenn es eine eingespielte Routine gibt, wer zu wem fährt, dann versuchen Sie doch mal, diese aufzubrechen. Meist ändert eine Veränderung der Lokalität auch die Dynamik und das Ergebnis. Es ist noch nicht lange her, da hat mir ein Seminarteilnehmer berichtet, dass er in der Automobilzulieferindustrie immer zum Kunden fährt, also zu den großen Automobilherstellern, wenn es um Verhandlungen geht. Und an diesem Punkt kam er zu der Entscheidung, ich lade die mal ein, damit die mal sehen, wie das bei uns aussieht. Das ist ja auch ein guter Grund, diese Routine mal zu ändern. Und tatsächlich, die Einkäufer waren tatsächlich bereit, zum Lieferanten zu fahren, haben sich die Fabrik angeschaut, die Verwaltungsgebäude angeschaut und die Beziehung hat sich schon in diesem ersten Aufeinandertreffen verändert. Und jetzt kriege ich die Rückmeldung, dass sich auch die Konditionen verbessern, selbst in schwierigen Zeiten. Denken Sie daran, Routine führt möglicherweise zu schlechteren Ergebnissen. Auch bei der Frage, gehen wir zu dir oder zu mir? Okay, eine dritte Möglichkeit für den Verhandlungsort gibt es. Oder ins Hotel. Also ein neutraler Ort, an dem die Verhandlung stattfindet. Dafür spricht, dass keine Partei der anderen gegenüber durch die Ortswahl im Vorteil ist. Unterschiedliche Machtverhältnisse lassen sich so möglicherweise nivellieren. Bleibt die Frage, was ist eigentlich außerhalb des Spielfelds? Zu Anfang des Kapitels hatte ich Ihnen das Spielfeld erläutert und darauf hingewiesen, dass es ja nur auf diesem Spielfeld eine Verhandlungslösung geben kann. Sie sollten sich aber von Anfang an darüber im Klaren sein, welche Optionen es außerhalb des Spielfelds gibt. Ihre Verhandlungsposition wird umso stärker, je besser Ihre Alternative zu einem Verhandlungsergebnis ist. Was ist die beste Alternative zu einem Verhandlungserfolg? Schreiben Sie diese unbedingt auf. Was ist die zweitbeste? Sind Ihre Alternativen attraktiv genug, um darauf zurückzugreifen, wenn in der Verhandlung kein gutes Ergebnis für Sie drin ist? Nein? Dann versuchen Sie erstens, Ihre Alternativen zu stärken und zweitens Ihre Planung zu optimieren. Noch eine ganz andere Frage. Können Sie Ihr Ziel auch ohne Verhandlung erreichen? Eine Verhandlung ist oft nur einer der möglichen Wege zu einem Ziel. Prüfen Sie, ob sich dieser Weg lohnt oder ob es andere und vielleicht wirtschaftlichere Optionen gibt. Bei einem privaten Verkauf ist möglicherweise ein Auktionsgeschäft die bessere Alternative. Wenn Sie Commodities, also Massengüter, einkaufen, vielleicht eine Rückwärtsauktion. Und überlegen Sie, wie die Machtverhältnisse sind. Verhandeln Sie immer dann, wenn es etwas zu verteilen gibt und die Machtverhältnisse annähernd ausgewogen sind. Wenn Ihre Position schwach ist, dann überlegen Sie, ob und wie Sie diese so weit stärken können, dass eine Verhandlung für Sie Sinn macht. Wenn Sie dagegen eine sehr machtvolle Position haben und Ihre Bedingungen durchdrücken können, dann fragen Sie sich, ob Sie dafür den Anschein einer Verhandlung erwecken müssen oder wollen. Fragen Sie sich frühzeitig, welchen Aufwand eine Verhandlung bedeutet und ob es das wert ist. Haben Sie die Zeit, sich auf eine Verhandlung gründlich vorzubereiten und sie durchzuführen? Und wenn es nicht auf die Beziehung ankommt, weil Sie sich nur einmal im Leben sehen, dann feilschen Sie munter drauf los.